Im Mai 2015, es war, die Sonne schien, der Himmel war so klar, ein Licht brachte dich in dieser Welt hinein, du wirst auf ewig in meinem Herzen sein, in meinem Herzen sein. Du bist das größte Glück der Welt, wie ein Sonnenschein, der das Dunkel durchdringt. Und ganz klein, doch ich werde immer bei dir sein. Für immer und ewig werde ich zu dir stehen, auch in schweren Zeiten deinen Weg mitgehen. Jetzt sitz ich hier und schreibe dieses Lied. Und ganz klein, doch ich werde immer bei dir.